nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. Ist lästig wie Mucke und hässlich wie Spucke, wird nächstens mehr schucken. Zieht auf wie Unwetter und all die dummen Schwätzer, die nur mehr drüber schnurren, weil es Chicks in Bums treten, sind gar nicht zum Stich gekommen, doch erzählen Geschichte so. Wie alt ist so spitz, du kannst sogar zu dritt kommen. Hey, jo, bist du sicher? Denk, das ist eine Schlampe. Und du bist der Stricher, hab ich's richtig verstanden? Hab ich auch Boris, kannst du gerade nicht cool nehmen. Was machst du, dicke Hals, du blöde dumme Schwätzer? This little bastard, es interessiert kein Witz, halt deine Küche und auch die Scheisswitz, bis bei dir daheim bist. Denn auch wenn ich allein sitze, mit dir schnur ich nicht. Auch nicht für zwei Spliffs, vergiss das Ereignis. Siehst du am Tracks basteln für deine nächste Platte. Weißt du, so ein bisschen R&B, wie soll ne recht machen? Machst mich echt lachen. Soll ich an meinem Rap schaffen? Mach was du willst, von mir aus kannst du auch Crack puffen. Han ich auch Boris, kannst du ihn grad ins Müll nehmen. Was machst du, dicke Hals, du blöde dumme Schätze? Du siehst ja ganz harte, bevor du vor die Tür gehst, musst du deine Gun laden für deine Schandtaten. Und lüg dich nicht um, dann möchtest du nicht lang warten. Machst den Finger krumm, lass schnell elegant haben. Kein Wort vor, doch das hindert dich um. Sag bei geil beim Drive-By, das find ich noch cool. Ich kenn dich schon schwul, aber es bringt mir den Raum. Rüb jetzt verreisest oder nimmst ihn ins Maul. Han ich auch Boris, kannst du ihn grad ins Maul nehmen. Was machst du, dicke Hals, du blöde dumme Schwätzer? Ihr Wichser kennt mich. Du Schwätzer, komm, mach dich aus dem Staub, Junge. Herzlich willkommen, Coast to Coast. Wir begrüßen euch, und zwar wir sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Gerade eben habt ihr gehört Taktpakt, das haben wir schon in der vorletzten Sendung gespielt. Und es sind die Schweizer aus Basel. Und weil ich mir das Album noch ein paar Mal durchgehört habe und für so gut befunden habe, habe ich es gleich nochmal gespielt. Ihr hört dann in Raps MC Abart und Junkie Jones. Und DJ Toden ist DJ und macht auch Beats. Und wir hören jetzt nochmal in einen weiteren Track rein von dem Album. Viel Spaß! Alles wie gewohnt, sitz im falschen Boot. Sehe viel Dekadenz wie im alten Rom. Gibt zum Alkohol, so wie Al Capone. Ohne Moral und Ethik, die geht's ja eh nicht. Lauf weg, wenn's Problem geht, das nützt wenig. Als Floss ist Traumschiff, sehe plötzlich unglaublich's. Wenn ich auf einem Baum sitz, merke ich, dass alles ein Traum ist. Wie bei Matrix, weiss nicht was ist. Mein Leben zerbricht wie ein Glastisch. Löst den Rauch auf wie ein Gasbliff. Auf der Suche nach Klarsicht muss ich meinen Textblatt ordnen. Schreie Naturen wie Edward Norton im Fight Club. Das ist der Grund, wo mein Mike Park stand vor einer riesen Steilwand. Das sagt mein Seilbahn, wo mich da hochbringt. Gangst mein Leben nicht in Brooklyn, auch wenn alle von euch drauf sind. Zwei Menschen begegnen sich in einer Zeit, wo man im Regen sitzt. Setz mich neben dich, wenn man etwas von deinem Leben gibt. Auch wenn es nach den Schaben bricht, das ist nicht wesentlich. Zwei Menschen begegnen sich in einer Zeit, wo man im Regen sitzt. Setz mich neben dich, wenn man etwas von deinem Leben gibt. Auch wenn es nach den Schaben bricht, das ist nicht wesentlich. mach den Abgang, du kommst an. Am besten nach Lappland, nach jeder Tür und gerade Wand. Wie man hat die Platzangst zwischen allen Privatsendern. Träume von einer Karriere als Starsänger, bin lieber Anfänger. Lass mich nicht mitziehen wie ein Anhänger, ihr Andrängler, sogenannte Staatsmänner. Nur Barswender, ich puf euch keinen Vorschuss, gib mir so mein Wort auf. Überfahrt George Bush mit einem texanischen Ortsbus und leg den Rückwärtsgang ein. Weißt du, welche Flucht weggang ich? Ich hab gute Kontakte nach Frankreich, versteht mich? Wir haben ihm lange Zeit, also weg mit dem Bandit. Brauchen Menschen wie Gandhi, fertig mit Cowboy und Indianer spielen. Schiess auf euren starken Willen, wo dazu führt, dass ich täglich den Abend kille. Ich muss neue Partner finden, um eure Lage zu füllen. Zwei Menschen begegnen sich in einer Zeit, wo man im Regen sitzt. Setz mich neben dich, wenn man etwas von deinem Leben gibst. Auch jetzt hart in die Scherben bricht, das ist nicht wesentlich. Zwei Menschen begegnen sich in einer Zeit, wo man im Regen sitzt. Setz mich neben dich, wenn man etwas von deinem Leben gibst. Auch jetzt hart in die Scherben bricht, das ist nicht wesentlich. Du erlebst ein grausames Zeit, dein Leben bricht wie ein Staudomie. Doch glaub an dich, nach mehreren Flügen ins erste Traumland ein. Also lass nicht hängen, denn sie dort mit den Sternen immer ein paar Engel, die an dich denken. Schenk mir einen kleinen Augenblick von deiner kostbaren Zeit. Jede Zeit bereit, Dialoge oder Streit. To see the light, to see the light. It, and it made you feel like you were somebody, somebody, somebody, somebody. Der Track soeben war von Zeprock Ski und den Steeper Twins, genannt Writing My Name, eine Hommage an alle Graffiti-Writer. Gehen auch liebe Grüße von uns raus und bombt weiter. Und davor muss ich noch nachreichen, wir haben gehört von Taktpakt Alles wie gewohnt. Und ja, der nächste Track passt ganz gut zu Zeprock und Ski. Und zwar hören wir in die neue Maxi vom Langen rein. Der Lange ist Mitglied bei Too Strong, einer der bekanntesten deutschen Rapgruppen, denke ich. Außerdem ist der Lange Atom, ebenfalls einer der bekanntesten deutschen Graffiti-Maler und sicherlich auch einer der aktivsten Hip-Hopper in Deutschland. Und er hat jetzt ein neues Album wohl in Planung und hat jetzt schon mal die Maxi rausgebracht. Ist ein ziemlich fettes Teil, weil da sind ja, Roy Marquis ist noch beteiligt, Profan 78 und der Busy hat auch noch seine Hände im Spiel gehabt. Und das Cover ist auch super fett, also ein dickes Ding. Wir hören jetzt rein in Ticket Retro. Im Hintergrund knarzen die Stühle, aber Ticket Retro. Wer Veteranen wie wir erprägten ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Veteranen wie wir erprägten ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Erinner mich und sag dir, wie es bei mir begann. A Wildstyle im Kino war für mich der Anfang, Mann. Der Beginn einer Zeit, die ich nicht missen will, denn diese Zeit, sie gibt mir viel zu viel, heute noch genauso viel wie früher. Respekt an alle DJs, MCs, Breaker, Sprüher, weltweit, überall. Ich applaudiere für euch, Mann, denn euch gebührt der Beifall. Den Originalen, die immer noch am Start sind, an die noch kommen und mit dem Herzen dabei sind. Denk ich zurück an die Zeit in der Schule, alle lachten über mich, weil ich anders war. Denn ich trug nen Regencape und Adidas Superstar. Jeder lacht und fragte, wo sind die Schuhe denn weg? Vom Wühltisch bei Aldi, der letzte billig Dreck. Und heute seh ich sie, die damals lachten, mit demselben Schuh am Fuß. Weil man denkt, 149 Mark sind ja fast geschenkt, das muss ja trendy sein. Denn Qualität hat ihren Preis, doch damit zeigst du mir, dass du über History einen Scheiß weißt. Scheiß weißt. Schüler unbelehrbar, der junge Talent, Genie oder Idiot. Denn ich machte Tags mit dem Finger in die Butter auf mein Brot. War der Zeit voraus, was sie nie erkannten. Vom Schüler zum Rebell und bin bis heute unverstanden. Treff dieselben Leute mit denselben Sprüchen. Du warst schon irgendwie immer anders, das hab ich immer cool gefunden. Hip-Hop war mein Leben, auch in den Unterrichtsstunden. Wollte auf jeden Fall laufen, ausgefallene Sachen tragen. Eine Jeansjacke mit Backpiece oder Fliegerjacke mit Fellkragen. Kangol, Gazelle, Fat Laces im Sneaker. Eric B, Bismarcky, Scooby D. It's Saturday night, das waren die Raps in meinem Speaker. Rakim und KRS waren definitiv meine Teacher. Atlanta Entertainment bei Chief Rocker, BZB. Und so wurde die Crowd gerockt, als Rap noch nicht so groß war. Scene, Blade, FBA, Whole Cars. A Beatrice, Hip Hop, Don't Stop und Caps, Row Ups. Zorro, Dondi, a Blondie und Lee. We are all Graffiti Riders, hab ich diesen Spruch geliebt. Ramel Z, Days, Min, Scheme, Chain 3. The Hands of Doom oder den Tough City, T2B. Boxer Mode 2, Bando, CTK. Shoe, Delta, High, Pango, USA. China, Chin, Shark und Zodiac. Ich war so wissbegierig, lernte meine Lektion jeden Tag. Veteranen wie wir prägen ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Veteranen wie wir prägen ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Veteranen wie wir prägen ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Veteranen wie wir prägen ihre Styles in schlaflosen Nächten auf dem kalten Bahnhofsgleis. Zollen Tribut, bezahlen den Preis. Respekt wäre farbig, doch wir ernten nur schwarz-weiß. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland mit Franz Hahnemann und Adrian Bahner am Mikrofon und feinen Vinyls und CDs in der Musikbox. Jetzt im Hintergrund hören wir das Instrumental von Papa Large, einem Lied der Ultramagnetic MCs. Und das hat den ganz bestimmten Grund, dass nächsten Sonntag am 17.11. Cool Keys nach Bremen kommt, ins Modernes. Cool Keys ist meiner Meinung nach einer der verrücktesten Rapper aus den USA. Er hat 1000 Namen, zum Beispiel noch Dr. Octagon, Dr. Doom. Und wie gesagt, war er MC Ultra von den Ultramagnetic MCs. Und der kommt, wie gesagt, nach Bremen zusammen mit Cutmaster Kurt und Motion Man, weil die ein neues Album zusammen aufgenommen haben. Und wie gesagt, das ist nur zu empfehlen. Die Party kostet natürlich einiges, 16 Euro im Vorverkauf, aber wir zum Beispiel sind auf jeden Fall dabei. Als nächstes hören wir jetzt eins meiner Lieblingslieder von Cool Keys, und zwar ist das erschienen unter dem Namen Dr. Octagon und das Lied heißt Blue Flowers, und wir hören den Remix von Dan the Automator, heißt Stop Confusing Me, alright? Dr. Octagon, paramedic, focus on the east for priests. My anesthetics prescribe a certain fertilizer. Homegrown, computer-wise on the microphone. Utilizing tracks inverted by a mimico. High typical for a space sex intercourse. You get lost and memorized to the enterprise. Scotty the captain, Mr. Spock keeps rapping. 4212, the ship moves at warp speed. Dynamic 7, navigation on the compass. Moving in crystals, operating light speed. I see the plan. They're growing. Cyber analog through virtual reality. Different colors of earth, rocks, and variety. Medical equal with helmets on the space people. Galactica 8, the verdict can't demonstrate. You'd be confused in disobeying planet rules. Biochemistry with stars for publicity. Megasonic base with data chips in your face. Nuclear lindrums that bang hard on dark tracks. Reacting reverb, conscious spots on your nerve. I'll take a break like James Brown to the bridge. X-ray, you see skeletons fly north on the next day. We get passes covered with the oxalate gases. Return. Here's George Jetson. Back with intriguing positive minerals. You enter the center, searching radiant random with no condom. No rubbers would reach the testicles and affect them. By animal means, I'm in your spectrum. As I walk through the garden of orange tomatoes, I see blue flowers. Im Hintergrund hören wir Main Concept. Da haben wir gleich mal eine schlechte Nachricht. Wir haben heute im Internet gelesen, dass das neue Album wohl dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird. Aber sie haben uns auf Anfang nächstes Jahr vertröstet. Als nächstes hören wir von Roy Marquis, von seiner Momentaufnahmen-Serie von RAG ohne Gewehr. Und zwar aus folgendem Grund, da am 18. Oktober Momentaufnahmen 3 erscheinen wird. Ihr kennt sicher Momentaufnahmen 1 und 2. Ursprünglich waren das diese Tapes. Die gab es dann irgendwann auch noch auf 1000 Platten. Immer diese mit dem Fischauge, wo wir schätzen mal New York als Foto da drauf ist. Und Ja, ist immer ein total fettes Mixtape. Der Roy McKee remixt halt immer die neuesten Sachen so, die halt rauskommen. Eigentlich nur deutsche Sachen. Und ist total geil. Und wir hören jetzt RAG ohne Gewehr. Alright. Ja, wälze gelbe Seiten, Kopf oder Zahl, dass das Schicksal erscheint. Schmeißen Summen in Wunschbrunnen, bis Erfüllung an die Oberfläche treiben. Hassen, lieben, leiden, sieben Sünden meiden. Schreiben, siegen, doch bescheiden bleiben. Die Groschen sind gefallen auf den Grund stiller Wasser. Rostige Almosen der Verfasser. Gevatter Frost, der durch Eisrosen auf Kristallkugeln glotzt, liest heimlich in meinem Kaffeesatz. Reinigt mein Kompost. Zurück aus der Zukunft, lass Vergangenes ruhen. Verdammtes, was nun? Wir sind raus aus unseren Kinderschuhen. Ohne Gewehr. Nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Lauf um mein Leben, sprinte für das Rennen, tauch für Texte in Tinte, will die Feder meine Flinte nennen. Es ist, wie es ist, also vergiss, was wäre, wenn wir uns nicht kennenlernen, um lernen uns zu kennen. Orakeltasten im Dunkeln, alle Sterne verblassen, brennen mir Linien aus den Händen, will mein Enden selbst verfassen. Inwiefern dreht der Morgenstern meine Stunden, wie der große Wagen. Unaufhaltsam sein Runden, vergeben doch vergessen nie. Zeit halt keine Wunden, nach Weisheit gesucht, Geisteskrankheit gefunden. Gesteinigt, gekreuzigt, an Stacheldraht gebunden. Du lebst 88 Jahre und stirbst in Sekunden. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Gleichen uns an Tierkreiszeichen, zeichnen Parallelen zu horizontalen Gemälden und erreichen Verstand im Treibsand der verlorenen Seelen, wählen verbotene Mythen, die wir wie Märchen erzählen. Gottes vergessene Kinder wüten und stehlen in den Trümmern von Utopia. Zoom mit Narkotika. Wunschbilder sprengen den Rahmen der Möglichkeiten. Schaufenster zerspringen, wenn die Traumfänger schreiben. Berechne Einfallswinkel in Vollmondphasen, Schlafwandeln zwischen Phrasen in nächtlichen Ekstasen. Geburtenhelfer sind geschwängerter Passagen, ein Satz nach dem anderen bis zum Platz der Vernissagen. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Sonnensegel, besetzten Sternwarten, aber gläubisches Warten auf Besuch außerirdischer Staaten, dritter Art. Alles Vorbestimmung, trotz gezinkter Sternkarten. Gleiche Empfindung ist Bedingung für den Empfang dieser Schwingung als Radarkoordinaten. Kooperieren mit Salomons Hirn durch unseren Atem, sind durch Überlegung überlegen, prägen Münzen. Während Münzen die Bewegung prägen. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage, als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage. Nie Garantie wie in der Lotterie. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage. Weiß nicht, wie viele Tage ich den Unterdruck ertrage. Ohne Gewehr, nur vage Vorhersage. Als ob jeder Beat meine Klagemauer wär. Ohne Gewehr. Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Just a chat with you, you know what I mean? Then this song called the Summer Christmas. Just a chat with you. Copy with song called the Summer Christmas. Sit on the mic and we rock the avenue. Come follow me the crew, follow me the style, come follow me with you. We gonna be rock it again. My friend, my friend. We gonna be rock it again. All night. Rude boys and we dip on the bend. Sit on the mic, that's a no problem. this a thing at you and them a sit them move. Sit band up with a mic and we rock your bugaloo. Rude boy just a chat it for you. We band the mic and we rock your venue and sing. One day that we come again. Them the songs that we have been singing. We band the rhythm that are no problem. Listen, Mr. Tickle Man, we band the rhythm. We just a chat it for you. Ramadan just a produce for you. Oh, Mr. Tickle Man, I'm voice it for you. Sit band up the mic and we. See what the man says. Tack it, rude boy, come again. Rock it, rude boy, come again. Toby, rude boy, come again. Rockin', stabbin', rude boy, come again. La, la, la. Oh boy. Hier, das gerade waren Karim zusammen mit dem Sänger Paul Saint-Hilaire mit dem Song Curfew. Karim ist Gründer des Zark-Labels, ansässig in Berlin. Zark-Label ist aufgeteilt in Zark London und Zark Berlin. Und Karim produziert schon seit 1996 elektronische Musik und zumeist ist das überhaupt nicht so was Chilltes wie gerade eben gehört, sondern mehr Breakcore, Terror, Noise. Wildes Durcheinander, aber doch nie so durcheinander. Auf jeden Fall wurde auf Zark ein Sublabel gegründet, das heißt Ramadan. Da sind bis jetzt zwei Platten herausgekommen, eben produziert von Karim. Und das ist sehr minimalistischer Hip-Hop, beziehungsweise Dub, wie eben gehört. Und wir hören jetzt noch von der anderen Platte das letzte Stück, You Are Finished. You do this to me, Martin. Where you going, Trey? I quit. I'm through. Oh, you think just because you quit, them ghosts gonna quit too? It don't work that way, Frank. I've been there, son. You need the Holy Ghost, Frank. The Holy Ghost. Thank you. 9 millimeter go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Been to a crack dealer by the name of Peter. Had to buck him down with my 9 millimeter. He said I had his girl, I said, now what to you, stupid. But he tried to play me out, and KRS-One knew it. He reached for his pistol, but it was just a waste, cause my 9 millimeter was up against his face. He pulled his pistol anyway, and I filled him full of lead. But just before he fell to the ground, this is what I said. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9 millimeter go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. I was chilling in the herb, gave us 7 days too much. When the gossip has to circulate, puffin' since I mean ya, I heard knock, knock, knock. But the way that they knock, it did not sound like any cop. And if it were a customer, they'd ask me for a nick. So suddenly I realized it had to be a trick. I dropped down to the floor and they did not waste no time. They shot right through the door, so I had to go for mine. They pumped the shots again, but the suckers kept on missing. Cause I was on the floor, by now I crawled into the kitchen. 30 seconds later, boy, they bust the door down. The money and the sesame was lying all around. But just as they put their pistols down to take a cut, they jumped out the kitchen, went bop, bop, bop. They fall down to the floor, but one was still alive. Someone put my 9 millimeter right between his eyes. Looked at his partner, and both of them were dead. So just before he joined his partner, this is what I said. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9 millimeter go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. This is a perfect time to meet with Scott LaRock. But Scott is either psychic or he has a knack for trouble. Cause Scott LaRock showed up in an all-black BMW. I jumped inside the car and screeched off in a hurry. And Scott said, what is wrong? Relax, tell me the story. I said, you remember Peter? Well, if Posse tried to kill me, I'm all right now because the sensor may feel me. Scott just laughed. He said, I know they're all dead. And just before you pulled the trigger, this is what you said. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9 millimeter go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Das gerade eben war natürlich ganz unverkennbar KRS-One von Boogie Down Productions zusammen mit seinem DJ Scott LaRock. Das war ein sehr alter Tune vom ersten Album Criminal Minded. Das Lied heißt natürlich 9mm Go Bang. KRS-One ist natürlich der Teacher des Rap, aber nicht ganz ohne Gewalt. Ha. Aber ich denke, bei denen, die kommen aus dem, hat ihren Hintergrund. Als nächstes hören wir uns ein Jazzstück an. Und zwar vom Modern Jazz Quartett. Das ist so Jazz mit Vibraharp und so, so Richtung Cool Jazz oder irgendwie sowas heißt das, weiß ich nicht genau. Modern Jazz Quartett sind bekannt als eine der Bands, die es geschafft haben, die Talente der Einzelcharaktere so zu verbinden, dass mehr dabei rauskommt als die Summe der Einzeltalente. Und wir hören jetzt am besten rein. Und zwar hören wir eine Aufnahme von 1956. Das Lied heißt Versailles. Versailles. Ja, spiel rein. Let's rinse it. Danach gibt es ein paar Veranstaltungshinweise. Und es geht weiter. Das war das Modern Jazz Quartett von 1956 mit dem Lied Versailles. Jetzt zwei Veranstaltungstipps. Wie vorhin schon durchgesagt, am 17.10., das ist der kommende Sonntag, könnt ihr Cool Keys, Cutmaster Kurt und Motion Man im Modernes in Bremen erleben. Absolut zu empfehlen. Und ebenfalls nächste Woche am 21.10. findet im Jutz in Leer. Alright, also am 21.10. im Jutz in Leer, ab 21 Uhr, gibt es mehrere Rapper und einen DJ aus Schweden, und zwar sind das Iron African, Rico Wonderman, K-Real und DJ Chulo. Die kommen nicht alle aus Schweden, einer zum Beispiel kommt aus Russland, einer kommt aus New York City, wohnen aber alle in Schweden und sind zusammen auf Tour in Deutschland für einige Gigs. Und im Jutz Leer werden sie unterstützt von Leeraner Rappern und DJs natürlich. Und wir hören als nächstes nochmal in die Maxi vom Langen rein. Und zwar hören wir uns noch das zweite Titelstück an, Kill Rap Please. auch produziert wie der ganze Rest von Profan 78 bei ihm zu Hause. Und natürlich Text vom Langen. Und ja, viel Spaß damit. Im Schatten aus dem Weg. I better move quick, bevor ich euch komplett zerleg. Euer Manifest baut sich nur auf Manifest. Ihr macht auf Grass und Mass und eure Kids kommen auf Flash. Da brauchen wir das, rauchen wir was. Da brauchst du was, verkauf dir was. Wer zieht die Fäden, lebt Rap, hält Rap am Leben. Das sind Rap-Helden eben, die den Next Level ebnen. Ein Prophet und das Vorausgesagtes zutrifft. Klug ist, dass du bereit für jeden Move bist. Nach schnellem Zugriff der Erste bist, der wieder am Zug ist. Denn dieser Shit geht deep, verdammt deep. Weil ich im ganzen Hip-Hop-Dreck stand, Festigkeit bewies, mein Ego strong blieb, starts beyond leap, yeah. Weil das Mic Check 1-2 meinem Leben einen Sinn gibt. Ich drin blieb, weil ich diesen Schack immer noch lieb. Kill Rap Release, ich hab meinen Namen geschrieben, bis meine Finger lahm blieben. Ich nehme mein Leben auf Platten und DJ kann mir das Wort cutten. Bleib mir selbst so treu, dass niemand Schuld auf andere schiebe. Ich fick alles, renn weg und bleib ohne Liebe. Kill Rap Release, kill Rap Release, kill Rap Release. Cause he was playing dead, yeah. Mein Ziel im Fokus, Realität treibt mich zum Amok. Zu viele Opfer, wenn ich mir Deutschlands Rap-Szene anguck. Schönes Eindruck mit Battle Raps bis Todeswag. Mach nicht auf dick, dicker, wenn du Kritik nicht wegsteckst. Fuck everything in one top choice. Ghetto Star Real, die Bad Boy. In einer Person vereint man, da weint der kleine Drecksoi. Ich kann nichts dazu, dass ich Persönlichkeit darstelle. Und würde man uns vergleichen, wäre klar, dass für dich kein einziger Groschen mehr abfällt. Denn deutscher Rap ohne den Ruhrpott ist wie Graffiti ohne Chins. Und ich bin der, der Dorn zurück und wieder auf die Landkarte bringt. Markier dieses Gebiet wie ein Straßenköter, der überall hip ist. Überlege besser, bevor du mich disst. Gab in dem Archiv von deinem Vater und wir sehen, dass meine erste LP schon der Greatest Hits ist. Denn ich kam zu Rap, Rap nahm mich auf. Nahm seinen Lauf, heute stirbt der Rap ist tot und ich gebe Scheiß drauf. Verlor alles, den Glauben. Meine Liebe, meine Kraft, muss erleben wie meine größte Leidenschaft, nur Leidenschaft. Doch ich bleibe stark, halte durch, denn irgendwann sind meine Jungs und ich diese Klasse für sich in allen Belangen still number one. Kill Rap Release, ich hab meinen Namen geschrieben, bis meine Finger lahm blieben. Ich hol mein Leben auf Platten und DJ kann mir das Wort cutten. Bleib mir selbst so treu, dass niemand Schuld auf andere schiebe. Ich fick alles, renn weg und bleib ohne Liebe. Kill Rap Release, kill Rap Release, kill Rap Release. Ich hab meinen Namen geschrieben, bis meine Finger lahm blieben. Ich hol mein Leben auf Platten und DJ kann mir das Wort cutten. Bleib mir selbst so treu, dass niemand Schuld auf andere schiebe. Ich fick alles, renn weg und bleib ohne Liebe. Kill Rap Release, kill Rap Release, kill Rap Release. Cause he was playing dead. Der Lange und Profan 78 mit Kill Rap Please und wir warten auf das Album. Werden wir euch auf jeden Fall vorstellen, wenn es draußen ist. Als nächstes gibt es ein bisschen Jungle, kein alter, sondern ziemlich neuer. Kommt aus den USA und erscheint auf dem Label Mash It. Das ist die vierte Veröffentlichung auf Mash It und ist produziert von DJ C. Und die Stimme, die darüber singt, klingt verdächtig nach Michael Jackson, ist aber Shinehead, der ein altes Michael Jackson Lied nachsingt. Ich fand es am Anfang ziemlich schräg, aber ich muss sagen, es gefällt mir super gut. Und auf der nächsten Jungle Party hier in Emden kriegt ihr das auf jeden Fall zu hören und dann richtig laut, richtig viel Bass. Viel Spaß. So, die Stunde Coast to Coast ist schon fast wieder vorüber. Nächste Woche selbe Sendezeit, Manifesto. In 2 Wochen wieder 21 Uhr Coast to Coast. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste am Samstag um 8 Drumkick laufen. Checkt das am besten im Internet unter www.radio-ostfriesland.net, soweit ich weiß. Radio-ostfriesland.com. Genau. Wenn ihr Infos zu unserer Sendung wünscht, dann checkt www.coastradio.de. Und was gibt's noch zu sagen? Take it easy. Adrian Bahne und Franz Hahnemann sagen Tschüss. Grüße raus an alle Hörer. Hi. Meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Ich wohne auf dem Land mit so 3000 anderen. Wegen Langeweile gehe ich in den Wald raus zum Wandern. Es ist geil hier zum Angeln, hier in der Natur. Einmal um den See, ich liebe diese Tour. Scheiß mal auf die Uhrzeit, es ist immer cool. Ihr badet meinem See und nicht im Swimmingpool. Mal riecht es hier nach Raps, mal nach Kuh. Scheiße, kreuzen Schafe deinen Weg. Heißt es cool bleiben, das ist zu geil. Man geht raus und jeder kennt sich. Diese Atmosphäre, das brauche ich letztendlich. Keine Staus, keine Hektik, keine Kompromisse. Und wenn ich hier mal weg muss, werde ich mein Dorf vermissen. Da, wo der Bus nur jede Stunde abfährt. Da, wo dich immer nur das Hundebellen nervt. Da, wo man morgens vom Hahn aufwacht in meinem Dorf. Yeah. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Vielleicht denkt ihr jetzt, das kann doch gar nicht angehen. Wie kann dieser Typ mit seinem Landleben angeben? Hier ist es korrekt, ich will echt mal drüber reden. Ich cruise mit meinem aufgetunten Trecker durch die Gegend. Ausmisten, düngen, melken, pflügen, sehen. Mitten in der Stadt kann man selten Kühe sehen. Darum bleib ich hier und mach Siesta auf dem Acker. Ist mein Trecker mal kaputt, nehm ich den Trecker von meinem Nachbarn. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Bohnen, Möhren, Erbsen, Roggen, Weizen, Hafer, Kohlsalat und Gerste. All die schönen Dinge verkaufe ich im Laden. Ob ich das Ganze ernst mein, brauchst du mich nicht fragen. Da, wo der Bus nur jede Stunde abfährt, da, wo dich immer nur das Hundebellen nervt, da, wo man morgens vom Hahn aufwacht in meinem Dorf. Yeah. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Was will ich in der Stadt? Da sind schon genügend andere. Ich bleibe lieber hier, wo ich mit Gemüse handle. Mein Dorf ist schon perfekt, hier lässt es sich gut leben. Und wenn du es nicht glaubst, dann testest du es eben. Jeder ist willkommen, für Unterkunft gesorgt. Meine Scheune hat noch Platz, das ist unser kleines Dorf. Und es wundert keinen dort, hier laufen Hühner auf dem Fußweg. Es kommt auch schon mal vor, dass gegenüber eine Kuh steht. Ich wohne zu weit weg, keiner will zu mir fahren. Macht mir auch nichts aus, ich kann alleine schön im Biergarten. Da ist noch dieser Hund, er pennt in meiner Einfahrt. So schaut es wohl aus, jetzt kennt ihr meine Heimat. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Meine Kühe, meine Schafe, meine Hühner, meine Schweine, meine Scheune, mein Traktor, mein Dorf. Meine Felder, meine Äcker, meine Wiesen, meine Weiden, dafür finde ich spontan nur ein Wort. Yeah. Und wie sieht's bei euch aus? Auch so ein geiles Dorf? Meine Kühe, meine Schafe, alle warten auf dich.